heute mit dem Dominik. Ja, guten Tag. Und dem Herrn Zeitweise. Guten Tag ebenfalls und dem Martin. Ja, hallo. Sehr schön. Der Martin hat auch gleich eine Selbstgeißelung anzubringen am Anfang der Sendung. Nämlich, wie man in der letzten Folge gemerkt hat, wenn man den Aufnahmeknopf nicht drückt, dann geht die Sendung nicht los. Deswegen hat man es auch nicht gehört. Und aber ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, in der letzten Folge? Naja, das war ja quasi jetzt die letzte Folge, nur in kurz. Die 5 Minuten, die wir da geredet haben, ohne den, naja. Ja, also, wir sind aber bei Folge 45 und wenn es das erste Mal ist, dass das passiert ist, dann kommen wir ja noch an die 100 ran, bevor. Ja, der menschliche Faktor ist auf jeden Fall immer noch präsent in unserer Welt. Ja. Und dann guckst du da auf das Aufnahmegerät, das rote Licht leuchtet zwar, aber das gelbe auch. Und das heißt ja dann Pause. Ja. Take two. Unser Thema des Tages, mit dem wir einsteigen wollen, ist Adobe. Ja, und zwar, um genau zu sein, Adobe Flash. Und noch genauer zu sein, Adobe Flash Mobile. Und noch genauer zu sein, dessen Tod. Dessen Tod, eben. Ja, wir sind alle sehr bestürzt darüber, dass es so lange gedauert hat, bis Adobe jetzt Flash Mobile aufgibt. Die Ankündigung ist jetzt da, es wird nicht mehr weiterentwickelt. Genau. Man kann sich den Source Code lizenzieren, hast du? Also es gab also ein Source Code Lizenzierungsprogramm im Vorfeld schon, wie Adobe das für Flash grundsätzlich anbietet, gab es für Flash Mobile das auch. Und wenn man da diesen Source Code lizenziert hat, dann kann man auch weiterhin irgendwie da das in seine Tablets einbauen und da weiterentwickeln. Aber Adobe wird das halt nicht mehr machen und dementsprechend ist da auch wenig zu erwarten, dass da irgendwie jetzt jemand sagt, wir forken jetzt Flash Mobile an der Stelle. Erklär mir das mal mit dem Source Code. Was für ein Source Code? Für den Player oder für? Genau, der Flash Mobile Player, den kannst du im Source lizenzieren, wenn du zum Beispiel ein Android-Tablet baust und das in deinem System. Aber da muss man schon Android-Tablet-Bauer sein, um den zu lizenzieren, weil der 8 Milliarden Euro kostet. Das gibt es jetzt nicht für 3,50. Keine Ahnung, was es kostet, aber das ist schon eher. Hätte er ja gern mal reingeguckt. Nein, hättest du nicht. Nein, okay, hätte ich nicht. Naja, aber ich glaube, es macht echt keinen Spaß. Das ist echt so eine Geschichte. Ich habe ja nicht mal in diesen Flash, in dem Flash-Lint reingeguckt, den irgendwie auf dem Kongress da vor 2 Jahren mal veröffentlicht wurde. Das Phenolith-Ding. Das Phenolith-Ding, ja. Und das ist ja schon, das wäre ja wahrscheinlich schon viel hübscher gewesen als der Flash-Code selber. Gut, ich fand es jedenfalls erstaunlich, dass Adobe so lange gebraucht hat, um auf HTML5 zu setzen. Mhm. Ich hätte mir wesentlich früher eine Entwicklungsumgebung gewünscht und sie haben mich zum Beispiel da als Nutzer einfach verpasst, weil ich bin von Flash umgestiegen oder ich habe Flash verlassen, glaube ich, vor einem oder anderthalb Jahren, 2 Jahren und werde natürlich jetzt das auch nicht wieder anpacken, um HTML5 damit zu machen. Naja, aber die Frage ist eben, haben nicht eher so die anderen kleinen Hersteller, die jetzt eben eine HTML5-Entwicklungsumgebung bauen hätten können innerhalb der letzten 3 Jahre, haben die nicht eher das Boot verpasst und jetzt Adobe wieder das Feld überlassen, dass sie jetzt eben mit einer IDE kommen, die dann Standard wird wieder? Mal ganz ehrlich, ja, wir befinden uns in den 90er Jahren. HTML 2, also vielleicht hat es 80er angefangen, ich weiß nicht, 3, 4. Du entwickelst Umgebungen, um das zu nutzen und die Features auszubauen und dann wartest du auf HTML5 und dann passiert erst mal 10 Jahre gar nichts. Naja. Ich meine, das hat doch alle überrascht, dass da jetzt wieder was kommt, dass man da jetzt wieder was machen kann. Du hast natürlich recht, sie haben es einfach alle verpasst. Und das ist traurig, ich bin froh, dass es jQuery gibt, zumindest das. Wobei das jetzt nicht wirklich HTML5, aber egal. Ja, nee, aber ja. Naja, also dass es diese ganze Middleware gibt inzwischen an der Stelle, dass man sich das selber zusammenschrauben kann, ist ja das eine, aber wie gesagt, eine schöne GUI eigentlich, um sowas zu machen, das wäre schon mal was. Und wobei man schon dazu sagen muss, dass eigentlich Web und GUI gar nicht geht, weil die. Aber Flash ist Flash hauptsächlich ActionScript gewesen? Ich habe ja Flash nie selber benutzt. Also die Flash. Aber was ich so im Kopf habe, ist so irgendwie wirklich viele, viele von diesen Timeline-Geschichten, die da irgendwie rumgurken und dann komische Skripte, die man da irgendwo einhängt. Aber mehr habe ich auch gar nicht. Ich habe ActionScript sehr intensiv genutzt und zwar habe ich fast alles in ActionScript gemacht am Ende. Also ganz wenig Timeline-Gedöns und so. Das Problem ist halt, dass du sozusagen was in einem Paradigma schreibst, also in der GUI, was so gar nicht GUI ist am Ende. Also das, was du da für Code erzeugst. Mhm. So dieses HTML-Kram-Gedöns ist ja immer noch sehr weit weg von dem, was man damit machen möchte. Ja, also du beschreibst gerade das Go-Live-Problem an der Stelle, glaube ich. Ja. Oder? Und aber ich denke, wo halt die Chance nach wie vor da ist und gewesen wäre auch, ist halt so, als wie Flash, also so einen frame-basierten Editor mit Tweening und Animationen für HTML5 einfach auch anzubieten, wie Hype das auch versucht hat, aber halt irgendwie nicht so super ist, meines Erachtens. Und dafür, gerade für Animationen gibt es halt noch so ein massives Tool Unterversorgungsdings. Ja, weil da bietet sich's ja an, das einfach visuell zu schrauben. Hm. Und selbst wenn man es bloß als Kurz-Snippet dann bekommt, den man einfach einbauen kann. Ja, und da gibt's ja diese Beta von Adobe auch, von ihrem HTML-Authoring-Tool, die sowas auch macht. Aber so insgesamt wäre es halt eine Chance gewesen, da irgendwie Adobe mal den Rang abzulaufen. Und das ist jetzt, glaube ich, mit der Prioritätenverlagerung, die bei Adobe intern scheinbar stattfindet, dann auch gegessen. Weil auf lange Sicht heißt natürlich, wenn ich kein Mobile Flash mehr mache, dann heißt es auf lange Sicht auch, dass ich zumindest fürs Web auf dem Rechner auch kein Flash mehr wirklich benutze. Ja, also Flash ist jetzt tatsächlich im Sterben begriffen. Interessant auch, dass Apple genau in dieser Zeit Web auch komplett aufgegeben hat, weil iWeb ist ja auch nur noch ein Zombie. Ist ja nicht so, als wäre iWeb mal wirklich eine Strategie gewesen von Apple, glaube ich. Ja, das also. Ist eher so der Punkt. iWeb war schon immer so eine MeToo-Geschichte. Eigentlich ein MobileMe-Zusatzprodukt, weil da gab es dieses Hosting von den iWeb-Seiten. Und was mit MobileMe passiert, das wissen wir ja alle. Und solange es jetzt irgendwie nicht auf iCloud sowas Ähnliches geben soll und so wie es im Moment gedacht ist, ist iCloud eben was ganz anderes. Und deshalb gibt es alles nicht mehr. Ist übrigens auch eine Sache, die mich eher so ein bisschen nervt, dass ich keine Galerien mehr haben kann. Also irgendwie da zumindest Filmchen und Bilder ins Netz stellen für andere, ist durchaus ein Anwendungsfall, der jetzt mit der iCloud einfach mal fehlt. Naja, aber da hast du halt irgendwie, da hatte ich die Masse mit den Social Media Netzwerk-Gedöns halt einfach links überholt und die scheren halt ihre Bilder auf Facebook und braucht halt keine Mobile Me Gallery und wenn du das möchtest, dann musst du dir halt selber wieder eine Gallery auf deinem Server mit PHP installieren. Ja, oder halt doch irgendwie auf YouTube, aber irgendwie so private Videos halt zum Beispiel. Also bei YouTube würde ich die privat lassen. Ist auch ein bisschen komisch, oder? Du kannst ja nur so einen Link so ein bisschen scheren. Ja, für also Leute, die privat gibt es zwar auch, aber halt dann nur für eine sehr begrenzte Anzahl von Leuten, glaube ich. Und dann gibt es ja noch Unlisted, was halt irgendwie auch so semi. Also ich habe es ja letztes Mal, glaube ich, schon mal erwähnt und ihr habt mich dafür ausgelacht. Ja, aber ich hätte tatsächlich gerne so eine iCloud-Sharing-Box, wo ich einfach Kram, ein bisschen wie Airdrop, wo ich Kram reinwerfen kann für bestimmte Leute, damit die das dann auch einfach gepusht kriegen. Okay. Haben wir dich da ausgelacht für? Ja, weil das ja wieder keiner versteht. Aber letztes Mal war doch nur ich dabei. Da hab ich dich nur ausgelacht. Dann war es vorletztes Mal. Okay. Ich weiß, dass du mich nicht alleine ausgelacht hast. Das traue ich mich auch gar nicht. War der Dom nicht da? Nö. Hast du dein iPhone richtig aufsetzen iPhone. iPhone richtig aufsetzen können? Und bist du glücklich wieder? Ja, also an sich bin ich glücklich wieder mit meinem 4S, das ist jetzt praktisch das zweite. Das macht auch weniger Zicken als das erste. Aber ob das Dienstag, genau. Also der Dieb hat wenig Freude mit deinem iPhone 4S. Das wäre zu hoffen. Ja, aber ich habe trotzdem durch diese ganze Umsetzer- und Aufsetzerei so ein bisschen Schmerzen gehabt. Nämlich, was mir passiert ist, mir wurden einfach mal so 5 meiner Lieblingsplaylisten genillt, also gesynkt und die Playlisten sind leer jetzt. So irgendwann im Laufe dieses Backups und dann dadurch, dass ich natürlich ständig synke, waren es auf allen Devices weg und ich weiß jetzt nicht, ob es am Wi-Fi-Sync in meinem iPad liegt, ja, da habe ich nämlich noch Wi-Fi-Sync ganz mutigerweise an, oder ob es an diesen Backup-Einspielereien lag oder warum auch immer, aber ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich 5 Playlists einfach verloren dadurch. Na weißt du, dieser Prozess ist eigentlich wie die Wikipedia. Du musst erstens beherzigen, sei mutig und es werden halt Sachen gelöscht. Genau, was nicht relevant ist, wird gelöscht. Ja, dann habe ich zum ersten Mal dadurch halt, oder mehrfach, einen iCloud-Backup wieder eingespielt, was an sich eine ganz angenehme Erfahrung ist, weil er halt auch die Apps runterlädt, dann gleich aus dem Netz. Also du brauchst eigentlich nicht wirklich zum Rechner laufen, um dieses Backup zu starten, auch wenn du da ein bisschen was mit synkst. Also du kannst zumindest schon mal die Apps und die Daten von deinen Apps und so weiter auf deinem iPhone bekommen und halt nur dann iTunes-Medien, für die müsstest du halt nochmal synken. Aber selbst die Books kannst du auch schon so wiederholen. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, wenn es denn funktioniert. Gleichzeitig gab es aber mit dem iCloud-Backup ein Problem bei meiner Mutter. Ja? Okay. Also ich schiebe das jetzt mal aufs iCloud-Backup, weil wer anders pfuscht da nicht rum. Und zwar ist bei der Folgendes passiert. Die Foto-Library auf dem iPhone hat sich irgendwie zerschossen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sich die Einträge, die also die Alben verdoppelt haben, verdreifacht, vervierfacht. In iTunes sind sie dann aufgetaucht als andere, ja, so unten in diesem Balken. Und es wurde dann so, dass er praktisch bei jedem Mal anstecken, synken, wurde das mehr. Mhm. Das heißt, sie hatte irgendwie von seinem ihrem 32 GB iPhone dann auf einmal alles voll, so wirklich 18 GB voller anderes. Ich würde auch gerne noch meine 15.000 Notizen. Mit. Genau, aber das führte dann dazu, dass sie Fotos gemacht hat und die er dann nicht gespeichert hat und dass das iPhone natürlich gesagt hat, mir geht der Platz aus und das Einzige, was wir da wirklich gemacht haben, war iCloud-Backup angemacht gehabt damals und das ist wirklich so auch die einzige Sache, auf die ich es schieben wollen würde, weil da die Fotos eben schon auch mit drin sind. Also ich kenne so einen Bug aus der Beta. Und das hatte aber dann einfach nur mit ganz normalen Library-Corruption-Geschichten in der Foto-Library zu tun. Und ich hätte auch einen Workaround gewusst, wie man das wieder fixt. Ja? Ja, ich habe da eine Website dazu. Das ist nicht trivial, aber... Okay, Nevin hatte das Problem auch und hat da eine Website dazu ausgegraben, wie das fixbar ist. Okay. Interessant. Also es war auf alle Fälle, das hat mich sehr genervt. Also meinst du nicht, dass es mit der iCloud zu tun hat dann? Vielleicht hat das auch mit der iCloud zu tun, dass das jetzt wieder auftritt oder so, keine Ahnung. Also das Problem war dann auf alle Fälle dann auch noch, dass du natürlich, dass es kein altes Backup mehr gab. Also ich hatte kein altes Backup von dem iPhone bei meiner Mutter und musste dann halt nochmal einfach komplett neu aufsetzen, weil irgendwie so diese Library aus dem Backup rausschneiden geht ja nicht wirklich ordentlich. Und ja, jetzt bei den so wie sie es nutzt, war es nicht so tragisch, weil überall irgendwie Online-Accounts dahinter stehen und dann trotzdem das alles wieder geht. Ich fand es selber aber sehr, sehr nervig an der Stelle. Ja. Eins gilt es vielleicht noch zu erwähnen, ich habe dann eben die Fotos, die sie da gemacht hat, um die sie eigentlich dann ging, also sie hat da so 2 Tage Fotos geschossen, die sie eben nicht importieren konnte in iPhoto, weil eben das iPhone gar nicht mehr auftauchte, die habe ich wiederum in dem Backup gefunden, dann Gott sei Dank. Also das war dann schon so, dass das Backup mit iPhone Backup Extractor, so eine Mac-App, entpackt habe. Und da habe ich wenigstens die Fotos dann noch gefunden und so ist auch glimpflich über die Bühne gegangen. Aber es war halt so, weiß ich nicht, es waren 2-3 Tage Stress und Nerven und die Aktion ist dann Platz zu machen und nochmal neu aufzusetzen, war halt so 1,5 Stunden insgesamt. Mhm. Hätte man sich jetzt irgendwie sparen können, aber ja. Phone Viewer ist an der... Phone Viewer? Ist auch ziemlich cool, da hättest du es direkt auf dem Phone auch löschen können, glaube ich. Aha, wie direkt auf dem Phone? Der kann da direkt auf dem Phone rumfuschen. Keine Ahnung, wie er es macht, aber ohne Jailbreak kann der da... Angst. Und der kann auch so SMS extrahieren und den ganzen Unsinn. Auf dem Phone? Ja, ja. Und der läuft auf dem Phone? Nein, der läuft nicht auf dem Phone, der läuft auf dem Mac. Ah, der läuft auf dem Mac, okay, ja, gut. Das Zeug extrahieren ist klar, aber löschen. Ah, aus dem Backup löschen wirklich, dass man es wieder anders einspielt? Das nein, dann kannst du direkt auf dem Telefon löschen, wenn du das Backup eingespielt hast. Aber Der kann die iTunes-API irgendwie benutzen, um da was wegzuholen. Ja, was sie da benutzen. Angst. Aber. Naja, und was ich noch hatte, war, dass iTunes immer beim Synken hing, im letzten Schritt. Und zwar bei meinem Telefon, das hat vom 3GS angefangen, dann mit deinem 4er und hier auch weitergemacht. Das hat dann dazu geführt, dass es mich so genervt hat, dass ich die Beta mir gezogen habe wieder. Und ich jetzt dann gefixt, ja, da war das dann kein Problem mehr. Das hilft jetzt natürlich normalen Nicht-Entwicklern nicht, weil das Problem ist echt auch häufig. Also ich habe die Apple-Foren sind voll davon, dass so Waiting for Files oder dass es in sowas hängt. Also ich weiß nicht, ob das mit der 501 auf dem iPhone auch behoben ist. Auf alle Fälle bei dem iTunes war es erst so die nächste Version, die es dann wirklich fixt. War auch unschön. Also insgesamt ist da schon einiges Problematisches jetzt gewesen bei der Umstellung auf iOS 5, finde ich jetzt. Naja, gerade dieses iTunes-Synken ist komplett zum Kotzen. gerade auch, das war nämlich auch, jetzt wusste ich nämlich auch wieder, was mein Problem mit Wi-Fi-Sync war. Mit Wi-Fi-Sync hatte ich nämlich genau dieses im letzten Schritt hängen. Mit ziemlich klar und reproduzierbar. Und das hatte ich Gott sei Dank auf dem Telefon eigentlich nicht. Aber an der Stelle doch. Und noch ein letzter Wow, so was so iCloud angeht. Die iMessage ist an sich zwar cool, weil umsonst und toll und alles super, aber also A, hat sie mir jetzt 4, 5, 6 Mal Nachrichten einfach komplett verschluckt. Okay. Ja, hast du es gemerkt, dass sie die verschluckt hat? Ja, aber auch nicht aktiv. Also es war wirklich so, ich hab was abgeschickt und dann stand halt nicht delivered schon da, sondern es war irgendwie abgeschickt, aber nicht delivered. Also dieser Balken war durch. Und bin ich rausgegangen, wieder reingegangen, dann waren die Nachrichten einfach weg, die ich da geschrieben habe. Dann, wie ich den MMS-Fallback noch anhatte, hatte dann irgendwie versucht, das über MMS zu schicken und hat es dann 5 Mal geschickt, weil ich habe es natürlich einfach mehrfach gemacht, weil irgendwann geht es dann mal durch. Ging dann auch nicht. Dann auch so eine Geschichte, dass er ab und zu in diesen Fallback hüpft, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht. Ja, also hat irgendwie vom Netz die Information, dass das Gegenüber nicht so erreichbar ist, aber das ist auch wirklich ein Datenvertrag. Telefon, das ist über die iMessage genauso gut erreichbar wie über alles andere, überall. Also das fand ich schon ein bisschen spooky alles. Das wäre wirklich angenehmer, wenn das konstant funktionieren würde in irgendeiner Form. Also wenn es funktioniert, ist es nach wie vor geil. Aber wenn es nicht funktioniert, weiß man auch nicht genau, wann er den Fallback schickt und wie. Und man kriegt es dann zwar angezeigt, weil es dann irgendwie grün ist und dann wieder sowas läuft. Aber Ja, so ein paar kleine Hiccups sind mir schon auch aufgefallen mit iOS 5. Also so übliche Lockscreen-Dinger, wo du den Lockscreen dann nicht aufmachen kannst und dann nochmal Ruhezustand und dann wieder aufmachen. Und eine Sache, die ich mir jetzt nicht erklären kann, ich habe sie so hingenommen, mein Audiobook war, also immer noch Walter Mörs, mein Audiobook war irgendwie zerschossen. Zerschossen? Ich hab's in iTunes aufgemacht, hab auf Play gedrückt, nichts mehr passiert. Ich hab dann irgendwie ein Musikstück versucht aufzumachen. Das ist dann erstmal abgestürzt, danach ging wieder alles. Ich hab die App abgeschossen, hat alles nicht funktioniert. Ich hab's dann halt einfach über iTunes gelöscht. Und neu aufgespielt und jetzt geht's wieder, aber ja, so kleine Dinger, die fallen mir jetzt öfter auf, die früher nicht waren, also da ist wohl noch nicht alles fertig. Ja, daraus könnte man auch schließen, also beziehungsweise aus dem, was passiert ist, könnte man das auch schließen, nämlich, es gibt jetzt 501 auch zum Runterladen und zum Installieren Levis. Für alle. Was? Levi's. Achso. 501 wird das Standardbetriebssystem fürs iPhone für die nächsten 20 Jahre. Ja, nee, man kann sich ja diesen Jeansstoff als Hintergrundbild jetzt. Ja, hattest du ja auch mal. Ja, ich hatte Kord. Ich bin immer ein großer Kord-Fan gewesen. Egal. Auf jeden Fall 501 kann man sich jetzt runterladen, bringt so die Verbesserungen, die man auch schon in sich erhoffte, nämlich die Batterie soll irgendwie weniger beansprucht werden bei manchen Menschen. Manche Menschen haben auch auf Twitter schon geschrieben, dass dem so wäre. Ich persönlich. Das ist immer eine gefühlte Angabe. Natürlich. Und wir sitzen jetzt hier. Vor allem 16, nach dem Zeitraum auch. Es ist 16.41 Uhr. Meine Batterie ist noch nicht leer und das werte ich als gutes Zeichen. Es kam jetzt vorgestern, oder? Nur mal so, dass wir einfach einschätzen können, wie lange diese Testdaten sind. Ach ja, ich hab da jetzt übrigens zum ersten Mal dieses Update über das iPhone selber gemacht. Over the Air, das hat auch wunderbar funktioniert. Jo. Ich finde schade, dass er mir da nicht irgendwie ein Badge hinmacht, dass es das gibt. Macht er. Aber da musst du halt dich gedulden und irgendwie 2 Wochen warten und dann sagt er dir irgendwann, übrigens, es gibt ein Update. Okay, ist das eine Notification, da muss ich dazu sagen, das verstehe ich sogar. Weil dann ist es mir lieber, die zerren das ein bisschen auseinander und weisen dann die Leute, die immer noch kein Update gemacht haben, darauf hin. Es gibt auf jeden Fall ein Badge in den System Preferences und du hast keine Ahnung, warum. Und ich weiß nicht mehr genau, ob es auch eine Notification gibt dazu. Aber was viel cooler war, ist, dass es natürlich ein Delta-Update war. Ja, das war so 30 Megabyte und 40 Megabyte. Das ging flugs. Also, ja, das hat jetzt meine Bereitschaft, schnell zu updaten, schon wieder gesteigert. Also ich hatte auf meinem iPad, glaube ich, das letzte Update 3 Monate nicht gemacht. Einfach, weil ich zu faul war, das bei iTunes dann ranzutun und meine Sachen zuerst zu übertragen. Er fragt da auch immer nach dem am falschen Zeitpunkt danach, ob ich das Update reinmache. Ja. Also das gefällt mir gut. Außerdem gefixt in 5.01 ist diese ganz böse, ich führe mal Code aus Lücke, die da im Kernel. Welche jetzt? Es gab doch diese Geschichte um den Security Researcher, der aus dem iTunes Entwicklerprogramm rausgeflogen ist, weil er in den Store live einen Exploit Testcase reingestellt hat, mit dem er auf beliebigen iPhones beliebigen Code ausführen hätte können. Ja. Und eben diese Lücke im Kernel ist jetzt auch gefixt mit 5.01, dass man da lustig Code nachladen kann. Und das war im Endeffekt aber so eine Weblücke, oder? Also irgendwie bei Nitro und Twisted Time Compilation, oder war das nur was, was der Gruber so geschrieben hat? Die Kernel-Lücke ist deswegen drin, weil sie Nitro haben. Okay, so. Ja. Und ja. Auf jeden Fall, das steht in der Security-Fix-Liste drin, dass es gefixt ist und war von 4.3 bis 5.0 jetzt drin. Ja, und die andere Sicherheitsgeschichte, die sie gefixt haben, war dieses Home-Button-Sleep-Modus an der PIN-Eingabe vorbei. Ein bisschen Daten auch abgreifen mit Smart-Cover und so. Ja, Smart-Cover, genau, so mit dem Zeug. Und ja, würde ich auf alle Fälle updaten. Ja, und was noch war australisches Siri verbessert. ich habe auch zuerst gedacht, sage ich das? Nee, das ist ja bloß ein blöder Joke, aber das fand ich ganz interessant, weil ich ja spekuliert hatte, dass Siri da hauptsächlich serverseitig verbessert wird. Deswegen fand ich es interessant, dass sie das in das Update reingeschrieben haben und anscheinend was am Code gemacht haben auf dem iPhone. Was da jetzt genau verbessert worden ist. Ja, keine Ahnung. Ob man da wirklich jetzt das anfassen hat müssen und wenn ja, ob sie nicht auch im umgekehrten Fall auch Sachen fixen online, ohne dass man es merkt. Ja, keine Ahnung. Ja, die Frage ist eben auch, ob sie nicht einfach da reinschreiben, weil das halt eben das einzige Medium, das sie haben, um zu sagen, es ist was besser geworden. Ja. So. Ja, also kann man alles nicht so genau beurteilen. Schön ist, dass das passiert. Schade ist, dass es in Deutschland noch nicht die Maps-Applikation gibt und so, aber Da an die normalen Beschreibungen oder die Beschreibungen von Apple denke, Verbesserungen, Update mit Verbesserungen, dann finde ich das Mitteilungsbedürfnis ja auch ganz positiv. Und noch so ein Kuriosum zum 5.01-Update, das iPad 1 hat jetzt auch wieder die Multitouch-Gesten. Genau. So. Keine Ahnung, warum die in 5.0 nicht drin waren fürs iPad 1, aber in 5.01 sind sie auf jeden Fall auch wieder da. Genau. Weiß ich auch nicht genau. Wahrscheinlich hatten sie irgendwie Angst, es hat zu wenig Performance und Wechsel, also gerade Task-Switching ist vielleicht dann zu langsam. Keine Ahnung. Funktionieren tut's. Ja. Jetzt könnt ihr das auch alle haben, falls ihr euch gewundert habt, wo ihr das nicht gefunden habt fürs iPad 1. Ganz ohne Entwickler-Gedöns. Ja. Jo, soviel zu 5.01. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zur 10.7.2. Ist ja schon lange her. Das ist schon lange her. Also bis zur iCloud so. Ja, genau. Das ist schon lange her. Aber ich habe jetzt erst gemerkt, dass das was gefixt hat für mich. Nämlich, ich habe ja schon seit der Lion Beta auch schon rumgejammert, dass mein iMac lustige Grafikkartenfehler anzeigt die ganze Zeit mit Farbschatten und seltsamen pinken Verfärbungen und die ganze Palette. Und das hat 10.7.2 jetzt endlich bereinigt. Ja. Und ich habe es nicht gemerkt, weil es ist mir halt nicht mehr aufgefallen. Ist dein Bug wenigstens auch geschlossen? Den haben sie ja als Duplicate schon geclosed vor Ewigkeiten. Ja. Und dann habe ich hier keinen Bock mehr gehabt, nachzuforschen. Okay, aber da kannst du ja noch nachgucken. Da steht es jetzt dabei auch noch. Ah, Bugs, die gefixt werden. Sehr schön. Ja, ich habe mich gefreut. Ja, passiert auch mal ab und zu. Ja. Als nächstes habe ich hier auf unserer Liste die Hörerkommentare stehen. Die sind dieses Mal ein bisschen früh in der Sendung, aber es ist ja öfter mal hier so eine Abwechslung und das dementsprechend machen wir jetzt erstmal Hörerkommentare. Hallo, hier ist der Chris aus Aschaffenburg. Ihr habt doch schon öfters berichtet von dem Retro e.V. in Karlsruhe und ich möchte heute von dem For Amusement Only Verein in Rodenbach bei Hanau berichten. Ja, die Homepage ist for-amusement-only.de. Ich weiß nicht. Und da könnt ihr euch jede Menge Automaten angucken. Im Vergleich zu Karlsruhe haben wir überwiegend mehr Flipper. Das heißt, wir haben so um die 50 spielbereite Flipper, auch regelmäßig Turniere. Und ihr könnt euch dort auch an jede Menge Spielautomaten der Videogattung erfreuen. Das geht also von Space Invaders, Asteroids über Pac-Man, bis hin zum Enduro Racer, zum schnellen Sega-Rennspiel. eigentlich alles dabei, auch ein paar andere Retro-Automaten, die gar nichts zu tun haben mit Video oder Flipper, also richtig mechanisch sind. Kommt uns mal besuchen, wenn ihr in der Nähe von Frankfurt oder Hanau oder Wiesbaden oder Aschaffenburg seid, kommt einfach mal mit. Ist auch in der Nähe von Groß-Ostheim, wenn ihr bei Nintendo seid. Ich bringe euch mal hin. Tschüss. Ja, da strahlt der Dom. Ja, ja, Flipper. Ich bin ein großer Freund des Flippers. Echte Automaten finde ich auch toll. Ja, so mechanisch. Ich weiß jetzt nicht, was er gemeint hat, aber mag ich auch gerne. Da vielleicht noch ein Nachtrag zu Karlsruhe, weil ich das damals eigentlich erzählen wollte. Wir waren in einem sehr tollen Hotel, und zwar das Art Hotel, was mir da, also sehr schnuckelig mit so einem Innenhof und so. Und der Chef hat da selber gekocht. Aha. Und das hat sich echt gelohnt. Also wenn man sich da für einen Tag in Karlsruhe einquartiert, kann man sich das mal angucken. War sehr nett. So. Hotelempfehlungen bei den Fans. Ich sag doch mal was Neues. Okay. Kann man ja auch mal sagen, wenn was Gutes. Ja, wenn man. Wir wollten noch ein bisschen wie breite gehen. Eben. Das kann man jetzt sehr gut falsch verstehen. Aber nächster Kommentar an der Stelle. Hallo Fanboys. Ich habe eine Frage zum iPhone. Und zwar habe ich Musik mit verschiedener Lautstärke. Und ja, die würde ich gerne teilweise lauter drehen. Leiser geht ja. Nur ich habe ein iPhone aus Deutschland und ja, da ist die Lautstärke ja nicht so, wie sie auf amerikanischen Geräten beispielsweise ist. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu umgehen ohne Jailbreak? Weil ja, ich will kein Jailbreak machen. Außerdem gibt es auch noch keinen fürs iPhone 4S. Ja, danke schon mal im Voraus und super Podcast. Bis bald. Tschüss. Ja, an sich, da gibt es zwei verschiedene Dinge. An sich gibt es diese Lautstärkebegrenzung in EU-Ländern, dass man sich irgendwie nicht die Ohren ruiniert und so. Das muss ja alles geregelt sein bei uns. Mhm. Sprich, es gibt eine Maximallautstärke. Wenn du jetzt aber Lieder hast, die laut genug sind, dann ist das Problem wahrscheinlich in der Tat, dass manche Lieder halt nicht laut genug sind und andere schon. Und dann sollte dir eigentlich Soundcheck helfen. Mhm. Weil das ist ja genau dieses Feature, das sagt, ich mache alles gleich laut hier. Und das sollte dann helfen. Hast du das schon mal wieder aktiv gehabt? Ich mache das immer eine Zeit lang an und dann merke ich, und dann mache ich es wieder aus. Also ich glaube, ich habe es im Moment gerade aus, weil manche Songs sind echt zu leise. aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Fühlt sich ein bisschen eh so an, aber ist, glaube ich, schon ein Hinweis, wie man ein bisschen damit umgehen kann. Ja, also man kann sich natürlich auch neue Kopfhörer kaufen. Ja. Also ich habe maximale Lautstärke aus und Lautstärke anpassen an. Ja, aber du hast trotzdem noch eine EU-maximale Lautstärke. Genau. Ja, klar, genau. Und an der kommst du nicht vorbei. Also ich habe das Gefühl, dass mein 4S wesentlich lauter ist als das 3GS, was ich hatte. Okay. Vielleicht war da auch schon irgendwas kaputt. Also an den Kopfhörern liegt es nicht, die hatte ich mir kurz vorher gekauft. Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist die Einstellung Equalizer, weil die gilt ja für alles. Ja. Und warum sollte ich für alles jetzt auf Rock stellen oder auf... Weil du nur Rock hörst. Ja, aber... warum will ich dann beim Podcast einen Rock-Equalizer haben? Das ist doch... Bringt denn die Einstellung irgendwas, was man da vielleicht noch rausholen kann? Ah, ich kann Soundcheck anmachen auf meinem Telefon einfach. Ja, genau. Du kannst in Einstellungen Musik, kannst du einfach Soundcheck anschalten. Ich verstehe euch nicht. Was meint ihr mit Soundcheck? Ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Ach so. Sag mal, zweites von oben. Okay, Lautstärke anpassen, gut. Lautstärke anpassen, ja. Soundcheck ist das Feature und früher musste man das in iTunes anmachen, weil er dann nochmal Metadaten vorher gesammelt hat und irgendwas pipapo, die halbe Library irgendwie 27.000 Stunden lang bearbeitet hat. Danach war alles super. TM. Und gut, also Shake to Shuffle gibt es auch immer noch. Hat sich leider nicht bewährt. Ich hatte das immer an und dann bin ich viel Fahrrad gefahren mit meinem iPhone. Und dann habe ich wieder ausgemacht. Aber also mich würde tatsächlich interessieren, ob man mit dem Equalizer noch was rausholen kann. In der Hinsicht. Also Lautstärke nochmal aufdrehen. Naja, weiß ich nicht, ob das sich irgendwie positiv auswirkt. Es gibt ja keine Custom-Geschichte. Also Small Speakers wäre dann das, was ich am ehesten... Also ja, entweder so oder du könntest natürlich im iTunes, wenn du Lieder hast, wo du weißt, die sind definitiv zu leise, kannst du im iTunes auf dem Rechner erstmal Apfel I machen und denen dann einen speziellen Equalizer zuweisen. Und da kannst du die nochmal lauter drehen. Und das synkt hier hin. Das sollte auf das Telefon synken, TM. Jetzt wird's esoterisch. Ja, aber jetzt bräuchte man Hessi. Ja, ja, also wenn es in iTunes-Abgründe geht, ja, aber das genau. Muss keiner wissen. Ich auch, es gibt ja Lyrics im Podcast-Info, kann man hier auch ausschalten, wusste ich gar nicht. Ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt. Vielleicht kann man es dann auf dem iPad auch Nee. Das ist echt auf dem iPad einfach weg. Ja. Da ist auch die Option nicht drin, oder? Nee. Es gibt nur Soundcheck, Equalizer und Volume Limit. Du, vielleicht machen die das immer so, wenn es gerade kein neues iPad gibt, dann schalten die Funktionen auf dem iPad aus, damit man das iPhone kauft. Und wenn das neue iPad kommt, wird es auf dem iPhone ausgeschaltet. Wahrscheinlich. Die große Apple-Verschwörung. Egal. Naja, ich nehme jetzt ja auch... Servus Fanboys. Ich hatte mich schon mal bei euch gemeldet, und zwar wegen dem Mac Mini G4 Wi-Fi-Sync-Problem, und habe da jetzt die Lösung. Und zwar ist es so, dass man mindestens No Leopard installiert haben muss, damit es funktioniert, und damit hat sich das mit Mac Mini eigentlich erledigt. Stellt sich mir nur die kleine Frage, warum unterstützen Sie das knapp 10 Jahre alte Betriebssystem der Konkurrenz, in dem Fall Windows XP, noch voll, aber das knapp 4 Jahre alte Betriebssystem des eigenen Hauses, in dem Fall Leopard, fällt da raus? Da weiß sicherlich keiner eine Antwort drauf. Zum anderen, ich bin kurz davor, mir ein MacBook Air 13 Zoll anzuschaffen, und wollte nur kurz fragen, ob sich das Prozessor-Upgrade, ob sich das lohnt. Also sind die 150 Euro gerechtfertigt? Merkt man einen deutlichen Speedbump, wenn man vom i5 auf den i7 springt? Anwendungsbereiche wären die Standard-Adobe-Tools, also Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom und so ein bisschen die iSuite. Vielleicht habt ihr da irgendwie Erfahrungsberichte und könnt da kurz euer Statement zu geben. Ansonsten schönen Gruß vom Bodensee. Schönes Wochenende euch, Mirko at Bodensee Apple. Ja, schönen Gruß zurück an den Bodensee. Mhm. Erstmal, warum unterstützt Apple noch den alten Scheiß von Microsoft und bei sich selbst nicht so? Ja, da könnte man jetzt verschwörungstheoretisch natürlich genauso argumentieren. Apple hat kein Interesse daran, dass sich jemand ein neues Microsoft-Betriebssystem kauft, aber dass ihr eigenes gekauft. Könnte man weitermachen, aber umgekehrt ist es halt so, dass gerade bei Microsoft halt damit gerechnet wird, dass der ganze Scheiß noch läuft, weil Microsoft halt nie Zöpfe abschneidet, was das angeht. Oder bisher nie Zöpfe abgeschnitten hat, bis vor kurzem. Apple ist halt relativ radikal, was das angeht, und macht halt so N-1 Pflege maximal, was halt Vorteile und Nachteile hat an der Stelle, und das ist halt jetzt gerade der Nachteil. Ja, das ist schon allgemein Politik, dass sie die Kunden dazu anhalten wollen, aktuell zu bleiben. Hm. Zu dem zweiten, da habt ihr mir ja groß geraten, keinen i7 kein i7 zu holen, damit mein MacBook Air nicht so lüftet. Ja, es lüftet zumindest trotzdem wie die Hölle. Also ich wusste es halt nur von Tim, der hat sich ja sein i7 gekauft und hat ja sich lange beschwert, dass es so sehr lüften würde. Mittlerweile sagt er, es fällt ihm zumindest nicht mehr auf. Ja, also keine Ahnung. Ich denke, so ein i7 lohnt sich halt, wenn man immer da sitzt und vor Ladebalken wartet. Dann bewegen sich diese Ladebalken oder die Renderbalken oder die Encode-Balken schneller. Ich weiß nicht, ob man es beim Alltag so bei Photoshop im Alltag wirklich merkt. Okay, also ich kann ein bisschen von mir sprechen. Wenn es Bewegtbild wird, dann kann sich sowas lohnen. Ja. Bei den Standsachen, also Illustrationen, Grafik, merke ich es nicht. Also im Endeffekt, wenn du Dinge hast, die wirklich eine lange Renderphase haben in irgendeiner Form, da lohnt sich's. Also ich glaube, After Effects ist dann auch schon so ein Fall, wo sich's wahrscheinlich lohnt. Ja, oder wahrscheinlich auch Final Cut 10 oder sowas, wenn man sowas benutzen würde. Aber ansonsten ist es, kannst du machen, kannst du nicht machen. Tendenziell nicht spürbar, wenn du nicht wirklich ganz viel Render- oder Compile-Zeit hast. Tja. Hallo Fanboys, hier ist der Kai. Und ich habe einen Tipp für euch. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen an einem Hörbuch festgehangen. Deswegen habe ich die zwei letzten Folgen von euch erst heute gehört oder bin dabei. Und da hatte der Andreas aus Kassel, das war bei der vorletzten Folge, eine Frage zur Synchronisation von irgendwelchen Textdateien oder Einkaufslisten. Da habe ich ein ziemlich cooles Programm gefunden im App Store. Das nennt sich Droplist. Das arbeitet mit der Dropbox zusammen und legt auf der Dropbox Textdateien ab. Man kann die dann in Listenform ganz normal bearbeiten mit dem Editor oder halt auf dem iPhone mit dem Programm. Schaut es euch mal an. Ich finde es ziemlich cool. Ja, reichen wir an der Stelle einfach so weiter. Das sind immer die schönsten Sachen, wenn die Hörer den Hörern helfen können. Und dann kommen wir zum letzten Hörerkommentar für heute. Hör mal, hier ist nochmal die Schmierwurst, ne? Die von neulich, die mit dem Dat. Also erstmal danke, dass ihr mich da versendet habt, obwohl ihr ja gar keine Lösung direkt parat hattet. Aber nach der Sendung hat sich ein Fahndungserfolg eingestellt. Also hör mal, der Gustl, ein alter Kumpel von mir, der hat zwar auch ein iPhone, aber der hat auch schon mal eins kaputt repariert. Und zwar so, dass du das nicht mal mehr als Briefbeschwerer benutzen konntest. Und ich meine, da kommst du doch nicht drauf. So einen fragst du doch erst gar nicht. So, und der sagt jetzt zu mich, hör mal, sagt der, was machst du da für ein Halligalli bei die Fanboys? Ihr hättet doch weit Besseres in eure Sendung zu tun, als sich wie um so ein Dat zu kümmern. Der sagt, die machen Innenpolitik und du hältst die mit so was auf. Aber dann sagt er auch noch, quasi im Nebensatz, hör mal, sagt er zu mir, das mit dem Shortcut, das war gar nicht mal so schlecht. Das machst du jetzt einfach und dann setzt du hinter dem ersten Dat einfach ein Leerzeichen dahinter, dann funktioniert das also, wie du das haben willst. Ja, sag ich, das kann doch nicht sein. Habe ich das ausprobiert und das funktioniert. Ich meine, da kommst du doch nicht drauf. Egal. So, ihr kümmert euch dann jetzt weiter um die Innenpolitik. Ich lege mich wieder hin und sag brav Danke und Glück auf. Ja, Glück auf zurück. Wir hatten ja so eine halbgare Lösung, aber das ist natürlich noch schöner, wenn es jetzt mit dem Leerzeichen. Ja, ja. Wie Dats war doch auch super. Dats. Wer muss schon Dats schreiben? Dats weiß ich nicht. Ah, egal, Dats. Kommen wir zur Innenpolitik. Dats. Hallo? Ja? Ja, Marcel, dein Thema. Genau. Ach, schon so eine schöne Überleitung. Ja, eben. Und extra, jetzt habe ich aber leider auch hier, ja, ich habe jetzt hier zwei Punkte zu weit runtergedüngst. Ach, du hast sogar auf die Agenda gestarrt, ganz stumm. Ja, es gibt eine, mal wieder, unser Bundesverfassungsgericht hat ja nichts Besseres zu tun, als Wahlprüfungsbeschwerden anzunehmen. Und früher war das ja so, dass die eigentlich immer alle abgelehnt wurden, generell so. Aber wir haben jetzt eine zur Europawahl und die wurde angenommen und die 5%-Hürde bei der Europawahl ist gefallen. Okay. Und zwar für künftige Europawahlen, weil wäre ja schon ziemlich kompliziert, jetzt so im Nachhinein. Im Nachhinein ist es wohl schwierig mit dem Wahlrecht. Ja. Genau, das bedeutet, bei der nächsten Europawahl, die meines Wissens 2014 stattfinden wird, gibt es keine 5%-Hürde mehr. Was heißt das? Bei der letzten Europawahl wären dadurch auch Mandate an die ÖDP, die Familienpartei, die NPD, die Piraten, mehr weiß ich jetzt leider nicht auswendig noch gegangen. Okay. Die Begründung war, dass das Europaparlament ja jetzt keine Regierung hat, wie der Bundestag, der durch eine gewisse Mehrheit gestützt werden muss. Und also das Europaparlament hat keinerlei Einfluss auf nichts und deswegen ist es ja, es gab durchaus die Kritik, dass die Begründung Scheiße. In der Richtung mies wäre. Worauf sie weniger eingegangen sind, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dadurch, dass du sowieso in jedem Land eigene Parteien hast, sind die Gewählten ja eh nicht aus diesen großen Blöcken. Ja, sondern nur so pseudomäßig, oder? Die schließen sich ja erst hinterher wieder zu Fraktionen zusammen. Also zum Beispiel die beiden Sitze der Piratenpartei, die haben sich ja mit der die beiden Vertreter der Piratenpartei haben sich ja mit den Grünen zusammengeschlossen in der Fraktion. Ja. Das heißt, du musst diese Vorauswahl gar nicht im Vorhinein machen, sondern das passiert dann schon, weil eine Fraktion natürlich viel handlungsfähiger ist. Ja. Mich hat es verwundert, dass sie darauf jetzt nicht eingegangen sind. Allerdings muss ich dazu sagen, es kann natürlich auch sein, dass die Medien einfach nicht drauf eingegangen sind. Ich habe die Urteilsbegründung nicht vollständig gelesen. Ja, also, aber an sich finde ich das ja schon zu begrüßen. Also es ist auf jeden Fall, meine ich, eine richtige Entscheidung, eben auch aus diesen Gründen, weil es diese Parteiblöcke ja gar nicht wirklich gibt, sondern in jedem Land treten die Parteien des Landes an. Ja. Und dadurch da hast du eh eine große... Da kann in dem Sinne. Das ist eh ganz groß verteilt und ja, und das musst du, damit musst du eh umgehen als Parlament dann, ja, was ja vielleicht in so einem deutschen Bundesland vielleicht ein bisschen anders aussieht, wenn da irgendwie jeweils einer sitzt von den kleinen Parteien und die dann alle ihre Redezeit bekommen müssen und. Wenn du eh so ein bisschen eine andere Systematik hast, passt das vielleicht auch. Ja, das heißt, die FDP kommt auch wieder rein. Ja, das. Wobei die europaweit weiß ich gar nicht, wie heißen die denn da? Der Zusammenschluss weiß ich nicht genau. Das ist echt so. Aber ich meine, grundsätzlich ist ja leider schon auch das Problem, dass das Europaparlament ja eher so ein ganz wenig Funktion hat, leider. Ja, das ist ja alles eigentlich im Europarat am Start, wo die einzelnen Länderregierungen sitzen und da passieren die eigentlichen großen Entscheidungen und so. Das Parlament hat ja eher so beratende Funktion, wenn man eine böse Zunge hat. Also ich denke, das wäre auch ein wichtiger Punkt, jetzt mal anzusetzen, da die Strukturen zu reformieren. Weil, da ist doch der Stoiber. Interessant ist ja immer, dass wir in den letzten 10 Jahren gesagt haben, ja, Europa entscheidet ja jetzt alles für uns und wir können ja gar nicht mehr. Aber das wurde ja abgelöst jetzt durch die Märkte. Ach, die Märkte sind ja jetzt der Entscheidungsträger. Insofern hat sich das Problem ja auch gelöst. Ja, aber die waren es ja schon immer. Nö. Nö. Nö. Nö. Das früher war es Europa, stimmt. Früher hat es keiner zugegeben. Eine regellose Regelung. Ja, Demokratieabbau. Vollbeschäftigung. Ja. Genau, aber. Na, begrüßenswert und auch ganz spannend, wie sich das entwickeln wird. Natürlich ist es immer doof, wenn die NPD Sitze bekommt, aber. Naja, aber das ist so. Klar ist sowas doof, aber irgendwie, man muss sich auch innerhalb des politischen Systems mit den entsprechenden unangenehmen Randgruppen auseinandersetzen. Also, es sind ja auch Menschen. Ist doof. So. Manchmal. Ja, das reißen wir jetzt aus dem Zusammenhang und tragen es dir 10 Jahre lang nach. Natürlich. Ja, dafür nicht mehr, aber dafür ist das Internet und der Chat da oder so. Aber wenn du jetzt schon so ragierst, kannst du gleich weiter ragieren. Genau, ich kann ja weiter ragieren. Wir kommen nämlich jetzt nahtlos zu den Verbraucherempfehlungen. Und ragieren ist da... Ey, ich habe ja gehört, dass es so ein Lightshooter geworden ist. Nicht? Okay. Ein Lightshooter? Egal. Es gab ja diese Fernsehserie, da hat jemand mit einer Lightgun auf entsprechendes Bewegtbild geschossen. Ja, soweit war ich ja noch gar nicht, weil ragieren von Rage. Und ich habe jetzt irgendwie, ich bin mal dazu gekommen, nach 2 Wochen dann mal auch die nicht mehr neuen Spiele auszupacken, die bei mir rumliegen, und habe jetzt mal Rage irgendwie in die Xbox geworfen und ein bisschen gespielt. Und wie du richtig sagst, bei Breaking Bad wurde es quasi schon in der Serie gefeatured und da wurde das wie so ein Kinect-Shooter gespielt, lustigerweise. So ist das nicht, ja? zum Glück. Ja? Das ist ein schöner First-Person-Shooter, also ich finde ihn gut, also er ist jetzt irgendwie in der Kritik nicht so hundertprozentig super weggekommen. Mir gefällt vor allem das Setting, das ist so ein Fallout, Postapokalypsen, wir fahren in unseren Wüstenbuggies durch die Apokalypse-Setting. Und da oben drauf ist halt so ein Quest-System quasi, das die Story so ein bisschen nach vorne bringt. Du musst immer zu den Leuten hin und willst du für mich irgendwie diesen Job erledigen? Willst du hier was sprengen? Willst du da irgendwie die Banditen zurückdrängen und die Mutanten irgendwie erschießen? Und dann sagst du, ja, klar, mach ich für dich. Gibst du mir irgendwie dann einen Revolver für im Tausch, und dann fährst du da durch die Gegend mit deinem getunten Wüstenbuggy, auf dem du auch schon diverse Miniguns installiert hast, und erledigst Aufgaben und steigst quasi, verbesserst dich dann auch. Mhm. Und das ist gut gemacht. Also gerade die Außenszenen sind grafisch opulent, ja, weil da hat irgendwie die ID Tech 5 halt so ihre Stärken. Ich wollte gerade sagen, so Rage ist ja eigentlich so das Tech-Demo für die aktuell ist der Engine einfach. Genau, oder? Genau, im Prinzip. Ja. Und das ist halt eine lustige Mischung so aus diesem Autofahrkomponenten und den Schießkomponenten, weil du hast dann irgendwie, wenn du da in später im Spiel in einer Stadt bist, dann hast du da auch noch so wirkliche Autorennen, die du fahren musst für Geld, dass du dann in dein Auto wieder investieren kannst. Also da ist so ein Genre-Mix auch am Start. Mhm. Finde ich aber auch ganz lustig, weil es fährt sich ganz okay. Ja. Mhm. Naja, ich war da bei den Vorstellungen dazu, fand ich das immer alles so ein bisschen komisch, was da alles mit rein soll oder nicht. Aber ist ein spaßiger Show. Fühlt sich rund an trotzdem, ja. Also, und gerade das Setting macht es halt für mich aus. Ja, wenn das jetzt irgendwie langweiliger wäre, würde es wahrscheinlich auch nicht so reißen. Mhm. Aber bisher macht mir das ganz viel Spaß eigentlich. Okay. Und gibt es auch schon länger irgendwie? Gibt es auch für andere Plattformen? Ja, so 2-3 Wochen gibt es jetzt irgendwie für Xbox, PlayStation, PC. Okay. Mac nicht. Ja, Mac dauert ja wieder 2 Jahre oder so. Ja, Arkham Asylum habt ihr ja erwähnt. Genau. Ist trotzdem eine Empfehlung. Ich habe leider keine Ahnung, auf welchen Rechnern es wirklich gut läuft, aber so auf meinem Mac Pro läuft es gut. Aber das hat ja auch die maximale Grafikkarte. Ja. Wenn sie nicht durchschmilzt. Das ist kein Maßstab, mein Lieber. Das ist kein Maßstab. Ja. Ja, ich wurde ja getadelt, dass ich zu wenig über Brettspiele gesprochen habe. Interessanterweise von mehreren Seiten. Okay. Leider kann ich momentan auch nichts dazu sagen, weil ich noch nichts von der Spielemesse gespielt habe, neu, aber vielleicht ergibt sich das ja dann auch wieder. Ich will aber jetzt auch noch was empfehlen, weil ich mich nicht eingetragen habe, gemeinerweise, pflegerweise. Mhm. Und weil ich auch fast überhaupt nichts habe, was es schon lange gibt und wo ich eigentlich sehr großer Fanboy von bin, ist nicht lustig. Und die haben auch eine App. Nicht lustig, ja. Von Jascha Sauer. Gibt es das auch für Android? Hat auch eine App, ist kostenlos und man kriegt die neuen Cartoons immer gepusht, weil die Cartoons von Nichtlustig konnte man ja schon immer im Internet auch angucken, wenn man die Bücher nicht kaufen wollte oder weil es die Bücher noch nicht gab. Ich habe es dann immer als Anlass genommen, da reinzulesen und mir dann später die Bücher zu verschenken. Mhm. Ja, genau. Und die Nichtlustig-App, die gibt es schon länger und man kriegt die Cartoons gepusht, die neuesten. So, sorry für das Interventions. Okay. Intermezzo. Dafür sind wir da. Nun ja. Wir haben den nächsten Medienkonsumhinweis und der kommt von Dominik. Ja, der ist großartig. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, unsere Zuhörer, ihr kennt doch sicher noch MTV und Viva. Also es gab mal so Musiksender im Fernsehen, da lief dann auch Musik, so verschiedene Musikvideos und das hat Spaß gemacht. Ja, es hat sich zwar ab und zu ein bisschen zu sehr wiederholt, aber das waren Musikvideos, weil es war Musikfernsehen. Und inzwischen ist das ja alles ja nicht mehr so, da laufen Gameshows und hast du nicht gesehen. Und eigentlich so ein kontinuierlicher Stream von Musikvideos, weil man jetzt eigentlich gerne Musik hört und auch mal die Videos nur mal nebendran guckt, damit man die Künstler auch mal vor der Nase hat, ist schwierig. Ja, man kann auf YouTube durch die Gegend klicken und dann ist dann immer mal das GEMA-Symbol an der nächsten Ecke oder andere Quellen nutzen, MTV selber, die Webseite hat inzwischen auch Musikvideos, aber es gibt was ganz Großartiges und was auch in Deutschland funktioniert, nämlich Putpat TV. Putpat TV kann man sich vorstellen wie Pandora oder Last.fm, bloß für Musikvideos und in gut. Also Last.fm war für mich irgendwie nie eine Alternative, weil es mein, also einerseits war der Client auf dem Mac eine Katastrophe, wie es ich angeguckt habe, und zum anderen hat es einfach nicht so in meinem Musikspektrum abgespielt. Das war einfach, der Algorithmus war nicht gut. Und Putpat funktioniert da bisher super. Es ist eine Webseite mit Flash. Jetzt haben wir es gerade gefeiert, das ist Todes. Aber macht ja nichts. Aber es gibt ja auch eine iPad-App und die iPad-App hat wiederum kein Flash. Ja. Und kostet nichts, kann man sich anmelden, kriegt man jeden 5. oder 10. Song, kriegt man einfach eine Werbeeinblendung, gerne auch für Android. Auf dem iPad habe ich jetzt noch keine Werbung gesehen. Ich weiß nicht, wie das da läuft. An sich kann man dann genauso wie, also man kann ganz ähnlich wie bei Last.fm oder bei Pandora dann eben seine Vorlieben einstellen und kann wirklich gut Musik hören und auch gucken und großartig. Also ich habe da jetzt immer so ein bisschen Musikstream, wenn ich Musik hören will, der mir auch gefällt. Das ist schön. Ja, ich habe mich gerade gewundert auch, dass das noch in Deutschland funktioniert, war meine Wortwahl an der Stelle. Und da habe ich festgestellt, das ist ja eh schon deutsch lokalisiert. Ist auch eine deutsche Firma. Ist auch eine deutsche Firma, insofern scheint es ja... die auch meinen, so, wir machen das Fernsehen der Zukunft, also die haben es vielleicht auch verstanden. Ja. Ich weiß nicht genau. Also ich hoffe, dass ihr jetzt deren Server nicht lahmlegt, weil ich hätte den Dienst gerne noch länger. Andererseits hoffe ich auch, wenn die mehr Zugriffe haben, dass das Geschäftsmodell funktioniert und die dann auch länger überleben und nicht weniger lang. Die Frage ist auch, weiß die GEMA schon davon? Das glaube ich schon. Glaubst du schon? Ja, hoffen wir schon. Also was mich gewundert hat, dass ich den nicht mitbekommen habe, weil so ein bisschen so auf dem Radar hatte ich so eine Art Dienst schon. Und ja, naja, sehr schön. Und wenn ihr Last.fm benutzt habt bisher, dann könnt ihr sogar den Account importieren und die Informationen irgendwie. Keine Ahnung. Ja, Schön. Genau. Schön. Pat.tv. Ja, macht einen guten Eindruck. Wo wir schon, also es ist heute viel Konsumempfehlung, stelle ich gerade fest. Aber so ist das manchmal. Ich möchte was empfehlen, was mir im BBC iPlayer positiv aufgefallen ist. Echt, da ist dir was positiv aufgefallen? Ja. Okay. Das sind doch tolle Inhalte drin. Ach, die Inhalte. Ich hab letztens nämlich wieder festgestellt, dass man nicht mal was faffen kann oder was für Bookmarken für später. Man kann nur Zeug downloaden. Ja, und das dauert dann ewig und wird auch automatisch gepurged im Moment. Ja, das ist auch scheiße. Egal. Was man auf jeden Fall gucken möchte, ist Yes Minister oder Yes Prime Minister, was die Fortsetzung oder die Nachfolgeserie ist von Yes Minister. Und Yes Minister ist quasi West Wing in lustig und in England. Sprich, es geht um einen Minister und später dann eben um den Premier, der sich da versucht, in die Staatsdienerstrukturen einzuarbeiten und von den Staatsdienern öfter mal auch übervorteilt wird. Und eben dieser Konflikt zwischen der institutionalisierten Regierung und der gewählten Regierung, der ist da sehr amüsant dargestellt. Und lustigerweise habe ich festgestellt, die Themen sind immer noch aktuell. Das ist irgendwie eine Serie aus den 80er Jahren. Und das geht aber irgendwie um die Themen, die uns politisch heute auch bewegen. Ja, und es ist lustig. Ich habe viel gelacht dabei. Bin jetzt gerade auch fertig geworden, so mit Durchgucken. Und wer sich so ein bisschen für Politik interessiert, gerade auch und an der Stelle auch englische Comedy mag, für den ist es, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte. Okay, cool. Ja. Mag ich. Ja. Du magst vielleicht auch das, was du jetzt noch als Abschluss hier präsentieren möchtest. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt da. Genau, es ist jetzt da. Ich habe schon vor ein paar Folgen, glaube ich, mal erwähnt, dass es jetzt dann kommen sollte. Was denn? Und zwar ist es der Cogito Dot. Der Cogito Dot ist ein Aufsatz auf das iPhone 4 oder iPhone 4S mit so einer Kugellinse. Die so ein 360-Grad-Bild aufnehmen kann. Das sieht dann so aus, dass es so ein Fischauge bildet, wenn man einfach nur ein Foto durch diese Linse macht. Aber wenn man mit dem Cogito-Tool, dem Looker, den man auch umsonst runterladen kann und sich da die Videos angucken kann, die es schon gibt, das Ganze macht, dann kriegt man ein interaktives 360-Grad-Panorama-Video. Ja. Ja, klingt erstmal super, ist dann auch gar nicht schlecht, aber jetzt hat durchaus seine Probleme. Also es ist lustig, so ein Video zu machen. Also es ist irgendwie, sieht sehr, sehr schräg aus, wenn man in dem Video noch rundum gucken kann, dann, wenn man was aufnimmt. Das ist auf alle Fälle als Gimmick super. Das Problem ist, die Auflösung ist natürlich irgendwie gering. Man hat jetzt endlich hat man irgendwie 1080p Video. Da muss man aber dran denken, dass man ja nur so einen runden Ausschnitt aus diesem Video wiederum nimmt und den dann wieder aufbläst und irgendwie durch die Gegend verzerrt. Das heißt, man hat so eine Videoqualität vielleicht von so einem alten Handyvideo in dem Ausschnitt, den man sieht. Und das ist ein bisschen, es könnte schöner sein. Das ist so die eine Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob man das mit einer besseren Optik sogar hinbekommen würde, dass man die volle Fläche nutzt, aber das ist wieder was anderes. Dann hat man noch das zweite Problem, dass dieser Dot auch so ein Plastikscheibe drumherum hat. Und die hat auch so einen Lens-Flare-Effekt. Also wenn man jetzt irgendwie den nächsten Star Trek drehen will, dann ist es super. Ansonsten hat man halt immer diese störenden Lens-Flare-Artefakte drin. Die habe ich ja auch auf dem Webseitenvideo auch schon viel gesehen. Nichtsdestotrotz, ich fand die Idee cool. Ich habe das so per Kickstarter mir besorgt. Das heißt, ich habe schon gezahlt, bevor ich wusste, ob das überhaupt irgendwie gescheit funktionieren wird. Ich habe jetzt ein iPhone 4S. Da sind die Videos ein bisschen besser von der Qualität her. Also fürs iPhone 4S finde ich die Videos okay. Fürs iPhone 4 ist es eher zu mau, die Qualität, um überhaupt was Sinnvolles damit anzufangen. Ist jetzt mein Eindruck. Ihr könnt selber auf der Webseite nachgucken. Das sind echte Videos von den Dingen, die da stehen. Das Ding ist auch nicht so günstig, also es kostet $80. Ja, also wenn man irgend so einen Anwendungsfall hat, dass man mal so diese Art Action-Video auf irgendwelchen Events oder sonst irgendwo machen will, dann ist es okay, denke ich mir mal, aber man braucht jetzt nicht die Welt erwarten an Qualität. Ja. Genau, die App selber, die ist noch verbesserungswürdig, aber das wissen sie auch. Also da haben sie ziemlich viel Schelte bekommen dafür und auch zu Recht. Mal gucken, ich hatte hier auch jetzt im Raum das Problem, dass sie nicht mal den Schärfepunkt auf einen Bereich des Kreises gesetzt haben, sondern dann habe ich teilweise eben so die Linse scharf. Ja. Das ist schon ein Aber das können sie ja noch alles in den Griff kriegen. Mal gucken, ist jetzt gerade frisch draußen. Gimmick. Also ich muss sagen, dass ich von dem Medium sehr begeistert bin, von dem Format. Von diesem Video, wo man selber sich um 360 Grad guckt. Die Idee ist toll, ja. Ich glaube, man kann da sehr viel mitmachen. Also wir hatten schon rumgesponnen, so ein Krimi drehen, wo du dann halt je nachdem Informationen kriegst, wo du gerade hinguckst und dann eben halt auch schaust, dass du den Täter überführst und da wachsam sein musst. Aber ich finde auch so für Events, für so Momente, die man festhalten möchte, die sozialen Interaktionen vielleicht, das einfach mal irgendwo hinzulegen und stehen zu lassen, finde ich das eigentlich großartig. Und ich finde es schade, dass es da kein Standardformat dafür gibt, was man vielleicht dann noch in 10 Jahren hat. Und das ist ja natürlich das ist jetzt eher so eine Lösung, die gerade mal so funktioniert. Erinnert mich schon auch sehr an, ich habe jetzt ein Foto-Handy, 100 mal 200 Pixel. Aber im Grunde, es geht bei dem Teil auch mehr so um den Inhalt als darum, dass es jetzt tolle Qualität ist. Ich glaube, ich würde mir gerne einfach vor, wenn ich das jetzt zum Beispiel zur Wahlparty in Berlin gehabt hätte, fände ich cool, mir dann das in 10 Jahren mal anzugucken und dann gucken zu können, wo ist was passiert und wie reagiert wer und so. Ja, also dazu sei gesagt, dass sie auch schon eingebaut haben, dass sie dieses entrechnete Video auch als ganz normales QuickTime-Video im Breitformat, so als Panorama abspeichern, was auch einen sehr, sehr wirren Effekt hat, sich das anzugucken. Also das ist echt es ist komisch. Einem wird ein bisschen schlecht dabei, weil man natürlich diese Verzerrung ständig hat. Wobei die Verzerrung schon okay ist und halt aus den verschiedenen Abständen entsteht, aber das halt als ein bewegendes Panorama zu sehen, da wird man schon so ein bisschen motion sick. Ja. Genau. Ja. Cogito Dot. Der Cogito Dot. Der Cogito Dot. Und damit sind wir dann auch ein bisschen vor der Zeit diese Woche wieder. Wie vor der Zeit? Naja, 65 Minuten habe ich auf der Uhr. Ja, großartig. Naja. So eine Stunde ist doch super. Naja, aber wir haben halt immer die 74 so als CD-Länge angepeilt, aber ein bisschen drunter sind es auch okay. Ja, Single. Ja. Ja, aber wir haben ja auch noch einen Rausschmeißer. Ja, wir haben einen Rausschmeißer, den ich für euch, aus dem Internet gerettet habe. Weil den gibt es ja mittlerweile nicht mehr im Internet. Okay. Aber ansonsten haben wir es für die Woche dann auch schon erledigt. Ja, sehr schön. Ja, mit viel Konsumhinweis. Mhm. Haben wir aber lang nicht mehr gemacht. Ja. Ja. Soll ich noch einmal? Nee. nee, besser nicht. Okay. Ja. Gut. Wieder. Servus, macht's gut. Approach the customer with a warm welcome. Pro politely, but don't try to sell them. Present a solution for the customer's needs. If you start with these steps, you will do a good deed. Listen and resolve any customer concerns. And with the bot farewell, an invitation to return. As these are the 5 steps in our mnemonic device. So engage in all 5 so that you do it up nice. Approach the customer as they are entering the store. Deliver a warm welcome as you've never done before. If you surprise and delight promoters, you'll invite. And when our NPS goes up, man, you know that's tight. So after you've approached, then it's time to probe. You can use the 3 P's to set the tone. First, you must position. Then you ask permission. Then you probe politely to continue your mission. Next, you will present the complete solution. You gathered information, now it's time for execution. And if at any time your mind is clouded with doubt, you will relearn to learning, and you know what that's about. So once you have mastered all 3 of the P's, you will employ the 3 A's with the greatest of ease. Because in order to present the complete solution, the 3 A's contribute an important contribution. First, you must acknowledge, and then you both align, and then you must assure everything will be fine, because then you're gonna end with a fond farewell, an invitation to return to the store where you dwell. I know that it might make you a little bit nervous, but that's why I introduce you to the Apple Steps of Service. Let me introduce you to the Apple Steps of Service. I know you're unfamiliar prior to you haven't heard this. It might make you feel just a little bit nervous, but you'll be in control once you take the time to learn this. Let me introduce you to the Apple Steps of Service. I know you're unfamiliar prior to you haven't heard this. It might make you feel just a little bit nervous.